Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In Venezuela selbst verschärft sich die Staatskrise. Anne-Kathrin Mellmann. In Venezuelas Staatskrise ist die sozialistische Regierung nicht bereit, auf die Forderung von Interimspräsident Guaido nach Neuwahlen einzugehen. Machthaber Maduro und Vertreter seiner sozialistischen Regierung sprachen von einem Staatsstreich. Zugleich äußerte Maduro Zustimmung zum Vorschlag Mexikos und Uruguays, den Dialog in Venezuela wieder aufzunehmen. Verteidigungsminister Padrino López sicherte Maduro die Unterstützung der Streitkräfte zu. Der brach die diplomatischen Beziehungen zu den USA ab, weil Präsident Trump Juan Guaidos Selbsternennung zum Interimspräsidenten am Mittwoch sofort anerkannt hatte. Die US-Diplomaten hätten bis Sonntag Zeit, Venezuela zu verlassen. Washington will der Forderung nicht nachkommen, da es Maduros Regierung nicht anerkennt. Nur einige Mitarbeiter sollen das Land aus Sicherheitsgründen verlassen. Linken-Vorsitzender Bernd Rieksinger warnte in diesem Programm vor einem Bürgerkrieg in Venezuela. Alle Verantwortlichen sind aufgerufen, nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, sondern diesen Bürgerkrieg zu verhindern. Und ich glaube, dass zumindest das wichtigste Prinzip gelten muss, dass sich andere Länder da rauszuhalten haben. Ich glaube nicht, dass die USA zur Befriedung der Situation beiträgt, wenn sie jetzt sagt, sie erkennt quasi einen sich selbst aufrufenden Präsidenten an. Ich finde jetzt den Vorschlag von Mexiko und Uruguay ganz gut, dass man dort wirklich miteinander reden muss. Denn es geht jetzt wirklich darum, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Bernd Rieksinger, der Co-Vorsitzende der Partei Die Linke. Die Kohlekommission ist zu ihrer voraussichtlich entscheidenden Sitzung zusammengekommen. Angela Ulrich. Bis zuletzt wird gerungen. Die Industrie warnt vor einem schnellen Kohleaus. Die Umweltverbände fordern genau dies. Wenn sich die Kohlekommission heute zu ihrer vielleicht entscheidenden Sitzung im festlichen Ludwig-Erhard-Saal des Wirtschaftsministeriums trifft, dann gilt es, noch viele Leerstellen zu füllen. Mit XX und eckigen Klammern ist im Entwurf für den Abschlussbericht noch einiges markiert, das ans Eingemachte geht. Der konkrete Ausstiegsplan, welche Kraftwerkskapazitäten sind bis wann stillzulegen und wann ist endgültig Schluss mit der Kohleförderung. Auch bei den Strukturhilfen für die Kohleregionen wollen gerade die Ostministerpräsidenten möglichst konkrete Summen und verlässliche Zusagen. Und genau die verlangte auch Dietmar Woidke, SPD, der Ministerpräsident von Brandenburg, hier im Deutschlandfunk. Die betroffenen Regionen brauchen eine wirtschaftliche Perspektive, sie brauchen eine gute Zukunft. Gerade wir Ostdeutschen haben erlebt, wie schwierig es ist, in Strukturbrüche bzw. zusammengebrochene Wirtschaftsstrukturen dann wieder was Neues aufzubauen. Es geht nicht innerhalb von 5 oder 6 Jahren. Und deswegen brauchen wir auch für diese Strukturentwicklung in den Regionen, für die Schaffung von Perspektiven mehr Zeit. Dietmar Woidke, SPD, der Ministerpräsident von Brandenburg. Politiker der AfD sind bei der heutigen Gedenkveranstaltung zu Ehren der Holocaust-Opfer im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald nicht willkommen. Theo Geers. Die Stiftung Gedenkstätte Buchenwald setzt ein deutliches Zeichen. Begründet wird die Ausladung vor allem mit Äußerungen des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke, der bereits seit einem Jahr in Buchenwald Hausverbot hat. Höcke hatte schon vor 2 Jahren von einer so wörtlich dämlichen Bewältigungspolitik gesprochen und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert. Weil sich die AfD davon bislang nicht glaubhaft distanziert habe, erfolgte nun die Ausladung.